Guys, let's be a little bit honest and realistically. Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, Leute. Lasst uns realistisch und ehrlich sein. And I'm going to be very honest with you. Und ich werde sehr ehrlich mit euch sein. See, I was brought up in a Christian home, but in a religiously Christian home. Ich wuchs in einem christlichen Elternhaus auf, aber es war religiös. I'm not saying this in a bad way. These people were very, very sincere Christians. That's the only way they knew. Ich mache das nicht schlecht. Es waren sehr aufrichtige Christen, die nur das kannten. You know, it's just if people who are stuck in this kind of religious system, most of these people are wonderful people. They're just stuck in the system. Viele derer, die in diesem System feststecken, sind wundervolle Menschen. Sie stecken nur eben in dem System fest. They're just sincerely loving God. Sie lieben Gott aber aufrichtig. They just haven't understood what Jesus did for them through his burial, death and resurrection. Sie haben nur nicht verstanden, was Jesus für sie durch seinen Tod, Begräbnis und Auferstehung getan hat. And of course through the ascension. Und natürlich durch seine Himmelfahrt. So look. Sieh mal. I look at my own life. Ich schaue auf mein eigenes Leben. I gave my life to Jesus 2 weeks before I was 7. 2 Wochen vor meinem 7. Geburtstag gab ich Jesus mein Leben. It was completely sincere. Es war absolut aufrichtig. A real true conversion. Eine wirklich echte Bekehrung. But because of the way that I've been taught many things, aufgrund dessen, wie mir vieles beigebracht wurde, I did everything I could imagine to do to come to my Christian maturity. Tat ich alles nur Erdenkliche, um zu geistlicher Reife zu gelangen. And because I was always a strong-willed kid, weil ich immer ein willensstarkes Kind war, I seemingly developed Christian maturity. Entwickelte ich scheinbar christliche Reife. But nobody saw inside of me. Aber keiner sah mein Inneres. It wasn't Christian maturity, it was self-effort, the trying to make myself look good. Es war keine christliche Reife, sondern eigenes Bemühen zu versuchen, gut auszusehen. It was terrible. Es war furchtbar. So I looked like, to everybody like a great Christian, but inside my heart I knew I'm a Pharisee. Für die anderen sah ich also wie ein toller Christ aus, aber in meinem Herzen wusste ich, dass ich ein Pharisäer war. But I was a Pharisee that actually wanted to be a good Christian. Aber ich war ein Pharisäer, der wirklich ein guter Christ sein wollte. You know, like Paul. So wie Paulus. The only difference, Paul was not yet saved. Der einzige Unterschied war, dass Paulus da noch nicht gerettet war. And I was saved. Ich jedoch schon. But Paul was a Pharisee too. Paulus war auch ein Pharisäer. But he wasn't this kind of bad religious Pharisee. He sincerely wanted to be a good Christian. Aber er war nicht dieser schlimme religiöse Pharisäer, sondern wollte wirklich ein guter Gläubiger sein. And this happens to everybody who's trying to bring himself to Christian maturity. So ergeht es jedem, der sich selbst zu christlicher Reife bringen will. And I look back in my own life. Ich schaue auf mein eigenes Leben zurück. With a deep, deep, deep thankfulness to Jesus and what he did for me. Mit großer, großer Dankbarkeit Jesus gegenüber und dem, was er für mich getan hat. Because all of my hard work and struggle that could not bring me to true maturity. Denn all meine harte Arbeit und Bemühen konnten mich nicht zu wahrer Reife bringen. But made me look better on the outside. Obwohl ich äußerlich dadurch besser aussah. All that is now gone. Aber all das ist jetzt vorbei. So I look at myself and I can honestly say. Ich schaue mich also an und kann ehrlich sagen. Anything that you see inside of me that has to do with maturity. Dass alles, was du in mir siehst, was mit Reife zu tun hat. Is because I have been convinced that he has to do the work within me. Dem geschuldet ist, dass ich überzeugt bin, dass er es in mir bewirken muss. He started it and he's continuing it and he's not gonna quit. Er hat es begonnen, er führt es fort und er hört nicht auf. Well, Paul is telling us that this will continue until the unveiling of our Lord Jesus Christ. Paulus sagt uns, dass es bis zur Enthüllung unseres Herrn Jesus Christus weitergeht. That means that your process of maturity will not stop until Jesus has come back. Das heißt, dass dein Reifungsprozess nicht aufhören wird, bis Jesus wiederkommt. You know, once I understood this truth, there was such a peace in my life. Als ich diese Wahrheit begriff, kam solch ein Frieden in mein Leben. And there is no more boasting in what I have achieved. Und es gibt kein Prahlen mehr, was ich alles erreicht habe. Because all of my effort to bring maturity only ended up in Phariseeism. Denn alle meine Bemühungen, zu Reife zu gelangen, endeten nur in Pharisäertum. And in internal struggles that I dared not to admit. Und in internen Kämpfen, die ich mich nicht zugeben traute. And therefore I was judging the other people. Und dadurch verurteilte ich die anderen. But I look at myself and I say, Jesus, you are so amazing. You started and you're still working on it and you're not gonna quit. Doch jetzt schaue ich mich an und sage, Jesus, du bist genial. Du hast begonnen, du arbeitest immer noch daran und du wirst auch nicht aufhören. So the day when I am connected with Christians that are not mature, I'm in so much peace. Wenn ich heute Verbindungen zu unreifen Christen habe, bin ich total im Frieden. I can work with them, I can walk with them, I can be with them and I'm so happy. Ich kann mit ihnen zusammenarbeiten und Zeit verbringen und freue mich trotzdem. You know why? Because I'm so confident in the one who works in me and is still working in me is also working in them. Weißt du warum? Weil ich zuversichtlich bin, dass der, der in mir am Werk war und ist, es auch in ihnen ist. And he's not gonna quit ever. Und er wird niemals aufhören. What would happen if we would all grasp this truth for our own lives? Was würde passieren, wenn wir alle diese Wahrheit für unser eigenes Leben ergreifen würden? Instead of working so hard to try to become good Christians, anstatt so hart zu arbeiten, um gute Christen zu sein, we would surrender to the one living in our hearts and doing a work within us. Würden wir uns dem hingeben, der in unserem Herzen lebt und in unserem Werk ist. See, part of the teaching of the new covenant that I do, ein Teil meiner Lehre über den neuen Bund, a very important part, ein sehr wichtiger Teil, is this, ist, that everything we need is internal and we need to stop looking for it externally. Dass alles, was wir brauchen, im Innen liegt und wir aufhören müssen, im Außen danach zu suchen. Look, the Holy Spirit and Jesus together are doing a work inside of you right now. Jesus und der Heilige Geist sind jetzt gerade gemeinsam in dir am Werk. Stop stressing, please. Hör auf, dich zu stressen, bitte. Trust those two that they will do a good job together. Vertraue den beiden, dass sie zusammen gute Arbeit leisten. And surrender to those two so that the work can be done well. Und gib dich ihnen hin, damit die Arbeit gut verrichtet werden kann. And when you look at your brothers and sisters, always remind yourself. Und wenn du deine Brüder und Schwestern anschaust, dann denke immer daran. If it would not be for the gracious work within me, I would be in a mess. Ohne diesem Werk der Gnade in mir wäre ich in einem schlimmen Zustand. And the same one who is working in me is working in them too, so I can trust him. Und derselbe, der in mir am Werk ist, arbeitet auch in ihnen und ihm kann ich vertrauen. It's his job to bring my brothers and sisters to maturity, not my job. Es ist seine Aufgabe, meine Geschwister zur Reife zu bringen und nicht meine. You know, this is what I call a church walking in the light. Das nenne ich eine Gemeinde, die im Licht wandelt. Where we are open and honest with one another, not hiding anything. In der wir offen und ehrlich miteinander sind und nichts verbergen. Knowing that the work is a continuous work in every single believer. In dem Wissen, dass es ein fortlaufendes Werk in jedem Gläubigen ist. And if he doesn't quit, neither should we quit. Und wenn er nicht aufgibt, sollten wir das auch nicht tun. We should never quit trusting in this beautiful work. Wir sollten niemals aufhören, diesem schönen Werk zu vertrauen. See you guys tomorrow. Bis morgen.